Das bangladeschische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas wurde am 2. Oktober gebildet. Das Komitee beschloss, zum Geburtstag der Partei der Arbeit Koreas verschiedene politisch-kulturelle Veranstaltungen zu organisieren.